Sechstens, Privatsphäre. Dieser vorletzte Nachteil überrascht dich vielleicht ein wenig, da die Privatsphäre bereits bei den Vorteilen aufgelistet war. Vielleicht denkst du jetzt, dass ich hierbei auf die mögliche illegale Nutzung von Blockchains durch die Anonymität der Nutzer hinaus will, wie es die Presse oft beschreibt. Dies ist jedoch größtenteils nicht korrekt, da viele Untersuchungen klar belegen, dass Blockchains für deutlich mehr legale Anwendungen genutzt werden, als dies bei Nicht-Blockchain-Anwendungen bereits der Fall ist. Nein, bei diesem Nachteil geht es um die fehlende Privatsphäre durch die Nutzung einer Blockchain, bedingt durch die hohe Transparenz. Da bei einer Blockchain in den meisten Fällen bis in Ewigkeit nachvollziehbar ist, welche Updates durchgeführt worden sind, kann man durch ihre Nutzung zu einem gläsernen Menschen werden. Und dies ist natürlich nicht wünschenswert, denn es wird wohl niemand wollen, dass zum Beispiel seine Versicherungen öffentlich sind oder dass jeder weiß, welche Investments der oder die Betreffende besitzt. Wie bereits im Blockchain-Kapitel angesprochen, gibt es jedoch Lösungen, in denen das Nutzerverhalten durch zusätzliche Kryptografie-Methoden maskiert werden kann. Jedoch wird hierbei dann alles maskiert. Optimal wäre also ein Mix, bei dem ein gewisser Teil der Informationen maskiert ist und ein anderer Teil wiederum nicht. Und an solchen Möglichkeiten wird auch gearbeitet, was diesen Nachteil größtenteils aushebeln wird.